manchmal geh ich einfach so raus und bleib im Mittelpunkt stehen. Irgendwann tau ich dann auch auf, denn ich will euch alle sehen. Denn eigentlich bin ich ganz anders drauf, denn ich will, dass mich alle anflehen. Bitte hör nicht auf. Bitte hör nicht auf. Ich bin ein Star, ich bin weltbekannt. Jeder kennt die Songs aus meiner Hand. Jeder will mich kennen, jeder will mich sehen. Fangen an zu rennen, um mitzugehen. Das ganze Land halb abgebrannt. Doch von weit, weit weg hört man dieses Lied. Und alle denken dran, wie hat es angefangen? Und fangen an zu fliehen. Fangen an zu fliehen. Bitte hör nicht auf. Bitte hör nicht auf. Meine Fantasie spricht. Jeder, der morgens aufsteht, alle singen meinen Text mit. Und wenn es mal vorbei ist, meine Fantasie spricht, meine Songs in jedem Laden. Jeder, der morgens aufsteht, hört meine Musik und kann es kaum abwarten. Singen meinen Text mit. Und jeder will ständig mehr von haben. Und wenn es mal vorbei ist, wird die ganze Welt nach mir fragen. Und kann es kaum abwarten. Alle singen in meinem Text mit. Und jeder will ständig mehr von haben. Und wenn es mal vorbei ist, wird die ganze Welt